Wolken ohne Regen, ohne Bogen, ohne Schatz. Der Instinkt von gestern hat noch immer keinen Ersatz. Sollen Blumen wecken und machen roten Blüten Platz. Der halbe Mond erblutet, die bunten Vögel werden schwarz. An der Injektion hängt die Mensch-Karikatur. Deine Nachgedanken sterben an der Nabelschnur. Die letzten Träume gingen im Takt der digitalen Uhr. Die Sonne will nicht scheinen, die Sangesvögel krächzen nur. Aber Frau ist leider nichts, gerade Frau ist schon mal da. Frau,